Vorfahren. Ja, Berliner Wettermacht. Ja, nochmal. Nee, jetzt sagen wir nicht mehr frohe Ostern, ne? April, April. Da. Nix wird geglaubt. Habt ihr den April-Scherz heute Morgen schon im... im Spiegel gesehen? Stereo. So eine Musikveranstaltung der Tür. Hat jemand dein Handy verloren? Nö, der nimmt auf. Platon, du bist... zu fürsorglich. Nee, er ist... er ist schadenfroh. Guck mal, da hat man was verloren. Nee, das glaubt dir kein Mensch, Platon. Na ja, warten wir ein bisschen. Die Türen gehen. Nächstes Mal bringen wir ein bisschen Öl mit, oder? Aber beim Tanzen stört das ja nicht, ne? Wenn sie laut Musik haben. Cha-cha-chica. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha ist schön, ne? Hab ich auch gelernt. Ich muss doch mal wieder tanzen gehen. Fliegender Wechsel. Alles Roger. Ja? Auf der Ranch. Wir kennen das noch. Auf der Ranch? Ja. In Oregon. Oregano. Over. Roger. All over out. Das ist ein absolutes Symbol, wer sowas hatte. Over and out. Hattet ihr das? Klar. Ja, die hatten das. Oh, wow. Die waren doch die Chefs. Wir sind wir. Wir machen wir. Agneta hat die Caterpillar-Mannschaft unter sich gehabt. Ah, Straßenbau. Straßenbau. Habe ich geleistet. Mit Dieseldikes. So, jetzt können wir anfangen. Jetzt sind sie alle eingequetscht. Eingegangen. So, gut. Fangen wir an. Eine Osterfrage noch, damit wir es hinter uns kriegen. Irgendwo gibt es noch einen. Keiner weiß wo. Hier am Spiegel oder so? Nee. Spiegel ist gefährlich. Könnt ihr mal aufmachen, seht ihr euch. So viel Erfrischung. Ja, nein. Dann verdoppelt sich das Publikum. Wer Erfolg. Wie lassen die da drüben zahlen? Da wehrt sich ja wirklich was hier. Nein, ich will mich nicht sehen. Dann müsste man so eine doppelte Kamera aufbauen. Gut, ja, wer fängt an? Nix? Du hast neulich über Einsamkeit geredet, dass der eine immer einsam ist oder so. Nee, in dem, wo du dich kennst, also wo nichts anderes ist, ist da die Einsamkeit als erstes. Gibt's da, siehst du da einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Also in meinen Konzepten ist Einsamkeit sozusagen was Schlechtes und Alleinsein was Gutes. Oder umgekehrt, eigentlich umgekehrt. Es gibt auch im Englischen dann Loneliness and all one. All oneness. Und Einsamkeit, eigentlich ist Einsamkeit das Angenehme. Das Alleinsein ist für viele die Hölle. Nee, Usha hat gesagt. Wer? Alleinsein ist gut und Einsamkeit, da vermisst du den anderen. Und das ist nicht so angenehm. Aber er hat das bestimmt auf Englisch und der Übersetzer hat das bestimmt nicht richtig übersetzt. Das ist auf Englisch eigentlich ähnlich wie noch. Nee, ist nicht. Sag doch mal auf Englisch. Aloneness? Ja, all oneness. All one. Ja, aber das ist nicht Einsamkeit. Ja, sag ich doch. Ja, darum. Einsamkeit kommt darin gar nicht vor bei ihm. Ja, also es geht ja um Alleinsein und... Nein, geht's nicht. Da vermisst du keinen. Nein, es geht. In Einsamkeit gibt es gar keinen Einsamen. Ja, was ist jetzt? Es ist eine Definitionssache. Es ist keine Definitionssache. Einsamkeit, da gibt es keinen Einsamen. Es ist keine Definitionssache. Es ist eine Definitionssache. Quatsch. Nein. Schon wirklich. Jetzt kommt sie mit ihrem Osho hier. Ja? Jetzt kommt die Hexe vom Blocksberg mit dem Osho. Die sieht echt so aus. Besonders heute. Aber mich interessiert trotzdem, was du jetzt zur Einsamkeit gesagt hast, eben, dass da ist ja schon einer, ne? Da ist noch keiner. Ach, da ist noch keiner. Nein. Noch gar nichts. Wer soll da sein? Ja, weil du gesagt hast, ist da, wo man sich, da wo du dich... Da, wo Gott sich als erstes Gewahrsein ist, das, wo das erste, wo Gott sich gewahr ist, da ist Einsamkeit. Ja, also doch schon Gewahrsein ist da. Ja, aber da ist kein Einsamer. Der kommt doch viel später. Kann das mal einfach? Nee, das ist wahr. Was, das nicht einfach? Wo keiner ist, ne? Wo keiner ist, kann keiner einsam sein. Ja. Und im Gewahrsein gibt es doch noch gar keinen. Im Gewahrsein gibt es keinen und dann kommt alle. Ah ja. Alleinsein da vorne. Alleinsein ist nur da vorne, wo schon einer dann sich als etwas erfährt. Ja. Und? Hat mich jetzt total weitergebracht. Nein. Die Haare wären auch schon ganz glatt. Hat mich jetzt schon weitergebracht. Aber ich finde Uschis Erklärung nach wie vor sehr schön. Was hat er denn erklärt? Über Alleinsein und Alleinsein. Da will ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Sind wir fertig hier? Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bevor sie uns da so rabiat und brutal durch. Ich komme natürlich aus der gleichen Ecke. Osho hat gesagt, Aloneness ist Ultimate zum Beispiel. Ja, sag ich doch auch. Einsamkeit ist seine Natur. Aber das ist ja dann, Aloneness ist doch Alleinsein. Nein. Ach so, du ich drehe, wie ich es will. Kein Wunder, dass da alles durcheinander geht. Ja, sonst landest du wieder irgendwo und dann bist du wieder einer, der irgendwo gelandet ist. Das ist ja bei ihr genauso. Sie ist da gelandet und jetzt fummelst du immer noch dein rum. Osho hat gesagt. Und dann so. Schon ist wo man wieder in zwei Konzepten. Wo du denkst, was besser wäre als das andere. Genau, das ja, also, da bist du gelandet. Ja, aber nur kurzzeitig. Immer diese... Osho hat gesagt, das ist besser. Und der ist jetzt schon, der ist jetzt 60 Jahre erleuchtet, dem glaube ich eher. Komm du erst mal dahin. Du wirst ja erst 60, der ist schon 60 Jahre erleuchtet. Ja, in der Richtung. Nee, ich, wenn du das sagst, sage ich das Gegenteil. Ja, es ist ja auch, warum ich es gesagt habe, weil es ist da klar, dass es noch eine Vorstellung ist. Ja, das ist einfach, du landest in irgendetwas, wo du denkst, was ein Vorteil ist. Genau. Und dann muss natürlich peng. Das ist halt das Prinzip von einem, der irgendwo was finden will, wo er besser, better off. Lieber das wählen, als das, wenn er die Wahl hätte. Und dann möchte er sich scheiße mit dem. Nein, er möchte das unterscheiden können, weil er möchte dann, wenn er die Einsamkeit, oh, jetzt kann ich genießen, und wenn es dann das Alleinsein ist, oh, jetzt muss ich traurig sein. Umgekehrt. Nein. Egal. Es ist nicht umgekehrt. Hat auch schon nie gesagt. Nee, das hat er nicht gesagt. Aloneness ist Ultimate, habe ich neulich erst gehört. Hast du neulich erst gehört? Hörst du immer noch zu, da? Ja, klar, was denkst du denn? Jetzt bin ich aber betrübt. Okay. Soll ich dir ein Taschentuch geben? Und wann? Es ist zum Heulen. Naja. Okay. Noch irgendwelche Einsamen hier? Ja, also wenn ich allein bin und traurig bin, dann bin ich nach deiner Definition nicht einsam. Da ist keine Einsamkeit, nein. Da ist ein Einsamer, der sich allein fühlt. Das ist ein kleiner Unterschied. In der Einsamkeit gibt es gar kein Ein oder etwas Weites. Nur in da, wo einer ist und dann sich einsam fühlt, dann gibt es diesen ganzen Scheiß. Weil dann gibt es dich und etwas Zweites, von dem er sich dann getrennt fühlt. Und ist das angeboren oder konditioniert? Du, das ist bei dir angeboren. Ich glaube, es ist echt April heute hier. April, April. Die Osho-Tanten mucken auf hier. Die fahren auf dem Auto. Verstärkung. Jetzt kommt. Bahnhof. Geht noch der Stuhlgang durch. Ja. Du, stimmt, das ist keine Definitionssache. Ich habe gerade gehört, das ist da wird das auf verschiedenen Ebenen ausgedrückt oder gesagt. Es wird einfach nur ein Hinweis auf verschiedene Variationen, aber nicht Definitionssache. Ja. Oder du könntest trotzdem sagen, es ist Variation von wie du dich definierst, aber das heißt nicht, dass es Definitionssache ist. Richtig, da hast du mal recht gehabt. Oh Gott, oh Gott, habe ich mal einmal recht gehabt. Das sind die dicken Nägel, die noch geklopft werden. Das ist der Spiegel, du Ostergeschütz. Ich werde den Spiegel gleich aufmachen. Na gut. Ja, noch eine Definitionssache. Ach Gott. Wir haben noch ganz schön was vor uns. Ich hätte noch eine Frage, und zwar diese 7 Stufen und dann die ersten 3. In den ersten 3 oder in den zweiten und dritten, da herrscht doch Transparenz als günstige Bedingung. Da bin ich auch, ja, ist auch schon Renz drin. Transparenz. Du benutzt Transparenz ja gar nicht. Also, bitte? Du benutzt Transparenz ja gar nicht. Nein. Habe ich auch keine Idee von. Transparent. Ist alles, wie gesagt, Definition, Geschmack. Manche nennen das raumgleicher Geist, also oder Leere. Oder es gibt so viele Definitionen von diesen verschiedenen. Keine Ahnung. Das Durchsichtige, das Undurchsichtige, das irgendwas. Das. Gott, wenn man damit anfängt, dann hat man echt einen langen Weg. Und das dann noch zu klären, die ganzen Begriffe dann und dann, was es bedeutet und Gott, oh Gott. Ja, also ich benutze es wohl, weil ich das mal mir der Begriff gefallen hat einfach. Du hast es irgendwo gelesen und hat er dazu gesagt, das resoniert in dir und dann benutzt du ihn. Ja. Und sinngleich auch mit, das ist das Angenehmste, was ich kenne, sag ich mal. Also Selbstbeobachtung in Transparenz. Ja, das ist für dich zumindest das Moment Angenehmste. Ja. Setz dich. Der Platon, wie ein Hund, der sich erst die Matratze zusammenschiebt. Was macht ein Hund? Setz dich hin und ruhig. Gut, nochmal. Also dann, wenn das jetzt etwas ist, die Transparenz, also eine Erfahrung. Das kann ja nur eine Erfahrung sein. Dann ist das doch aber auch, hat das doch wird doch irgendwie in irgendeiner Weise weitergeführt in dieser vierten Stufe oder Nö. Ist das. Die Transparenz, die du beschreibst, ist in der Anwesenheit eines Anwesenden, der sich die Transparenz erfährt. Da gibt es also eine getrennte, eine persönliche Transparenz, wo du den Unterschied machst zwischen transparent und nicht transparent. Das ist deine Transparenz. Aber die vierte, die fünfte die, oder sechste, die dann Transparenz wäre, die kennt keine Transparenz mehr, die ist Transparenz. Da gibt es also keinen mehr, der sich damit unterscheidet von etwas anderem. Die würde sich auch nie als Transparenz bezeichnen. Also das ist immer nur die unpersönliche Transparenz, wo es eben keinen Transparenten mehr gibt oder der das als transparent erfährt. Also es gibt die drei ersten Miterfahrenden und die drei letzten, diese unpersönlichen ohne Erfahrenden. Also wo Gewahrsein ist ohne ein Gewahren, dann der Geist ohne einen, der Geist hat oder Geist ist, und dann der wahre Mensch, der dann wieder ganz Mensch ist, aber keinen Menschen kennt. Also es gibt die drei ersten persönlichen, dann die drei, aber das ist alles. Ich wollte es nur wissen, heute Morgen hatte ich das so erlebt, dass ich fand, dass die Veranstaltung gestern oder vorgestern auch mir irgendwie Mut gemacht haben, wieder diese Transparenz, oder die wurde wieder entdeckt, ne, weil mir das halt über eine längere Zeit abhandengekommen war. Und da fiel mir halt das ein. Transparenz hat er ja nicht gesagt, aber das ist doch das, was ich. Na, er sitzt ja als Rentier, das reicht ja. Nee, es ist. Ja, ist natürlich vom ersten in den zweiten ist schon, das zweite ist schon viel angenehmer als das erste. Also da, wo als erstes bist du in diesem Körper, dieses Bedingte und ständig in der Geschichte von irgendetwas, das zweite ist dann schon ohne Geschichte, ohne Zeit und der reine Ich Bin, der reine Geist, und dann erfährst du dich als Geist, aber also schon, es ist eigentlich nur die Hölle, ist nur in der ersten Ebene. Also die Getrenntheitserfahrung und dann, wo du Form bist und geboren bist und sterblich, das Ganze. Das Zweite ist dann schon der Geist, oder du erfährst dich als Geist, der das Ungeborene ist, nicht sterblich. Aber das ist halt immer noch eine persönliche Ebene. Dann. Und es changiert dazwischen, ne? Ne, es wechselt ständig. Ja. Also beim Zen, dann sitzt man dann eben lange da und dann hast du einen Satori und dann erfährst du dich halt, trittst aus dem Körper, aus dem Ding, aus dem Unangenehmen in das angenehme Geistreich. Also in das raumgleiche Geistding. Und dann bist du halt der Geist. Wo es dann nach einer Zeit fährst du wieder in die Körperhaftigkeit. Und dann hast du den Unterschied. Und dann der nächste Sprung wäre, wo du Form als Leer und Leere als Form, wo das beides nicht unterschied, wo beides eben wechselt, aber dir beide keinen Vorteil bringt oder Nachteil. Dann bist du im Gewahrsein deines Gewahrseins, dass beides leer ist. Und dann kommt der nächste, der Abdriftung in den, vor dem ersten sogar zu sein, mit und ohne zu sein. Und dann, von da gibt es kein Zurück mehr in den ersten drei, sondern du gehst dann in die 5, 6, 7. Also keiner mehr, der das genießt. Nee, der genießt, ja, wo er das ist, was er ist, aber wo keiner von diesen, was immer, mehr oder weniger Genuss bedeutet. Oder irgendetwas ihm mehr oder weniger macht oder irgendetwas bringt oder nicht bringt. Er sieht einfach nur den ständigen Wechsel und keinen Landeplatz. Also da ist nicht etwas, wo gelandet wurde. Das war der Landeplatz hier und immer wieder gern. Immer wieder, man landet da, wo es angenehmer ist. Also es nimmt das Nürliche, die Tendenz von dem zu etwas Angenehmem. Und dann auch gleich die Maschine, die wieder anspringt, diese Selbstbelobigung und so weiter. Naja, wenn man dann halt lange meditiert hat und dann dieser kleine Wechsel stattfindet, dann denkt man, weil ich meditiert habe, hat der Wechsel stattgefunden. Man nimmt es also, ich war hier. Ich war Ding. Oder ich habe jetzt was verstanden und durch Verstehen gehe ich in den nächsten, was auch immer. Dann löst sich was auf. Durch meine Hingabe habe ich dann das erreicht. Ich habe jetzt alles hingegeben und jetzt löse ich mich auf in den Geist. Weil ich. Das heißt auch, dass man nicht mehr tun kann? Nee, man kann alles Mögliche tun, aber es führt immer nur zu dem nächsten, was immer. Aber da, wo man sich wieder hinbewegen kann und landen kann, hebt man auch wieder ab und am Ende findet man sich hier wieder. Und wenn du hier nicht sein kannst, in dieser sogenannten relativen, was auch immer, dann wirst du es nicht da hinten werden. Ich sage nicht, dass es da nicht angenehmer ist, aber dies wartet immer wieder auf dich. Weil dies ist eine Art und Weise, wie du dich realisierst. Und da hinten gibt es eben mehrere, aber wenn du hier nicht sein kannst, was du bist, dann wirst du es da nicht werden. Aber wenn du diese Erkenntnis hast, ist das doch schon eine richtige Form von Befreiung und Frieden. Für wen? Jetzt machst du es schon wieder persönlich. Ja, das definierst du, dann habe ich Frieden, jetzt habe ich ihn noch nicht. Das kann, das ist doch auch kein Wunder, dass man das hier. Ich sage nicht, dass es kein Wunder ist, ich sage, es ist halt die Dummheit, in der du steckst. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass du die Dummheit weiterführen musst, ja, und entschuldigen musst. Ständig diese Entschuldigung hier. Ich hasse das langsam, diese Kekser, so auf den Keksgeher, diese Krümelmonster, die ständig sich entschuldigen wollen, dass sie krümeln. Immer diesen Scheiß hinter sich lassen, krümelt sich vor sich hin. Monster über sich, krümeln und krümeln. Kann ich hier das sein, was ich nicht sein kann, ohne jemals da gewesen zu sein? Absolut. Das ist ja der Shortcut. Sei doch einfach, was du nicht sein kannst und fertig. Dann muss doch keiner diese nächsten sechs Dinger da hinten mitmachen. Also, wow. Ich rede auch nur davon und zeige sie dir, dass sie genauso leer sind wie in dieser hier. Dass du hier, seitdem du geboren bist, das, was du bist, sich nicht verändert hat. Und es wird sich da hinten auch nicht verändern. Da ist das, was du bist, hier und jetzt, was sich durch die ganze Geschichte deiner Persönlichkeit und Geschichte von deinen, was immer, tragischen Momenten, genau noch das ist, was es ist. Und kein Vor- oder Nachteil gehabt hat durch irgendetwas, was passiert ist. Genauso absolut hier und jetzt ist was, wie es geboren ist. Durch die ganzen wahrgenommenen Ereignisse wurde das, was du bist, nie verändert. Genauso wird es nicht verändert in irgendeinem Zustand da hinten. Ja, ich dachte, die sind nicht zu vermeiden, die anderen Zustände. Ach Gott, oh Gott. Nicht zu vermeiden. Nee, das klingt blöd. Das klingt wirklich sehr blöd. Unglaublich blöd. Ich dachte, wenn es die schon gibt, dann müsste man da auch. Oh, nee. Sowas. Du Armes, dass du auch da hinten noch da durch musst. Ja, wenn sie passieren, passieren sie halt. Aber die bringen dir nichts, Gott sei Dank. Sei doch froh, ob sie jetzt da sind oder nicht da sind. Es ist nur die Frage, bringen sie dir was oder nicht? Machen sie dich mehr oder weniger? Nein, also. Wenn sie kommen, kommen sie, wenn sie gehen, gehen sie. Genau wie dieser hier. Die sind eh schon hier und jetzt. Die sind ja nicht, dass sie jetzt nicht da sind. Die sind ja auch nicht da hinten, die sind hier und jetzt. Alle sieben auf einmal. Peng. Und ich meine da hinten und meiner hier vorne. Gott, oh Gott. Und dann ich muss da durchgehen, allein diese Idee. Ups. Nimmt es wieder persönlich. Ja, die Osho-Tante da. Diese ganzen Osho-Lanken, alle in eine Tonne. Na, was wärst du ohne? Genau. müsste ich mich mit keinem alten Meister rumärgern. Das wäre. Ja. Ich habe eine andere Frage, völlig etwas anderes. Gestern haben wir hier, war die Rede von Energieaustausch. Das ist das quasi nicht. Habe ich aber nicht von geredet. Nee, aber es war die Rede davon. Ja, es redet viel hier, auch von Osho und so ein Zeug. Gestern haben wir auch von Osho geredet oder so, oder? Energie austauscht. Ich habe eine ganz andere. Ja, warum fängst du so einen Scheiß an? Ja, weil es mit dem zusammenhängt. Nee. Mit dem hängt das zusammen. Ich denke, es hängt nicht damit zusammen. Das ist ganz was anderes, aber es hängt mit dem zusammen. Stell eine Frage jetzt. Ja, wie kommt es, dass es Menschen gibt, die übernehmen die Schmerzen von anderen? Weil sie dumm sind. Ja, nein, das ist ein automatischer Verkauf. Das ist einfach Dummheit. Dass es überhaupt einen gibt, der etwas übernehmen kann und dann noch von anderen, das ist doch reine Dummheit. Und wenn der das gar nicht... Stell dir vor, ich würde was übernehmen hier, eure Dummheit vielleicht. Weil ich kein Nehmer bin. Ich bin das, was ich bin. Ich nehme noch nichts. Ich gebe nichts und ich nehme nichts. Fertig. Wir kaufen hier nichts. Bettler draußen bleiben. Wir geben auch nichts. Das steht in meinen Türen überall. Den Deutschen richtigen... Drauf und dran. Wir geben nichts, wir nehmen nichts. Haut ab. Indem du bist, was du bist. Was hast du da zu nehmen, was hast du da zu geben? Komm her. Wer übernimmt welche Scheiß denn von wem? Und welcher Meister nimmt dann die Krankheiten von wem anders auf? Oder irgendwelche Heiler, die da ihr Heil im Heilen suchen? Die Schweizer haben immer so einen Heilerprozess da. Mantese und solche Marios, die da als Puppen rumtanzen und die Puppenkrankheiten auf sich nehmen. Ja? Ist es nicht herrlich? Und dann kommt Ricola! Ich habe mal eine ganz andere Frage. Nein! Was ist denn mit den Erlebnissen, die man als Déjà-vu bezeichnet? Also wenn ich irgendwas träume und es passiert irgendwo... Wenn ich dich sehe, dann habe ich sofort ein. Und es passiert dann tatsächlich in zwei, drei Monaten. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich das total oft, dass ich was geträumt habe und auf einmal sehe ich mich, bin ich genau in dieser Situation. Mann, Mann, Mann. Warum soll ich das wissen? Meinst du, es interessiert mich? Ob du ein Déjà-vu hast? Bin ich denn hier der Osho für Arme oder sowas? Ja, aber da gibt es andere Meister für. Ja, da will ich ja nicht hin. Ja, aber ich würde dir raten, nerv die damit. Es sind bestimmt einige froh, die dir antworten könnten. Esoteriker vereint euch. Man muss immer zu dem gehen, der genauso tickt wie du. Na, deshalb bin ich ja hier gelandet. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich krieg hier Komplimente, kann man auch verzichten. Ticken. Ich habe einen Tick. Tag. Ja, vielleicht kann ihm einer antworten. Irgendeine Antwort für die Frage? Also, überruhigt sich. Einfach sein lassen, wie es ist. Wenn es da ist, ist es da. Sich belustigen. Habe ich ja eh nichts von. Ja, okay. Die Lotto zahlen und dann ist es gut. Wie du vorher schon hast. Einfach schon merken und dann... Tja. Und dann teilst du mit uns. Das sind sie wieder. Das sind Oscholanken. Das ist ihre Natur. Du arbeitest und du teilst das mit denen. Das ist richtig Kommunendenken. Du füllst Kühlschrank, ich esse. Ne? Ja. Von euch hat bestimmt keiner was für den Rolls-Royce dabei gegeben. Stimmt. Dachte ich mir. Du hast mich jetzt gechannelt, gell? Das war ein Déjà-vu jetzt von mir. Genau gesehen. Aber beim Sorber der Buddha gearbeitet oder sowas, ne? Für mich selber gearbeitet. Für dich selber? Ja. Nee, nicht im Far-Out. Was? Nur ganz. Ah, also doch. Also doch hast du einmal eine kleine Hupe vom Rolls-Royce mitgebezahlt. Also eine Hupe bestimmt nicht. Die ist bestimmt viel teurer als die zwei Stunden, die ich da vielleicht mal gearbeitet habe. Jede Woche. Vielleicht irgendwo eine halbe Schraube oder eine Schraube. Also schon beim Lügen erwischt. Okay, noch eine Frage. Ich würde gerne mal zurück zu dem, was vor dem Schweizer Antwort war. Die Schweizer Antwort. Also diese, was ich öfters erlebe, ist, dass wenn ich vielleicht in diesem Ich bin, bin. Wenn ich bin, das hört sich gut an. Wenn ich mit mir mich bin. Dass ich dann was dann plötzlich völlig unverhofft was öffnet. Und dann aber im gleichen Moment so eine Panik in mir aufsteigt, so eine Angst und das alles sofort wieder zusammenzieht. Und das ist eigentlich das ist relativ oft, also und es nervt mich, weil auf der einen Seite ist da eigentlich dieser Drang da oder dieser Wunsch, vielleicht mal noch da nochmal zu gucken. Oder ja, das offen, das nennt man ja das offene Herz dann. Also es ist zwangsläufig da. Aber genau gleichzeitig ist diese Kontraktion. Nee, dann ist man offen, aber man kann es nicht ertragen. Da gibt es einen, der ein offenes Herz hat und dann geht's, haut es einem voll in die Energie rein. Aber ist der Vorhang fällt dann sofort wieder. Ja, weil du dann Angst hast und machst so. Okay, und diese Angst, die kommst du nicht weg, bis sie weg ist. Da gibt es keine Technik, die wegzukriegen. Ich erinnere mich immer an den Satz, wo du gesagt hast, also, fürchte dich nicht vor dir selbst. Ja, weil da kommt eine kleine Furcht dann auf. Weil da ist etwas anderes. Da gibt es immer noch einen, der seine Energie hat und dann eine andere Energie auf ihn kommt. Oder zu ihm kommt. Das ist also eine Offenheit, die dann noch nicht... Die Offenheit ist, die ohne einem Offenen ist, sondern eine Offenheit, die mit einem Offenen ist. Und diese Offenheit, die einen Offenen kennt, die ist auch fragil. Und die ist dann auch ein bisschen, also labil auch in sich. Und dann, wenn dann Energie von außen kommt, dann schließt du es sofort wieder zu, weil da erschüttert deine ganze Existenz sich mit. Es ist einfach noch nicht, die Hintertür ist noch nicht auf. Da gibt es nur einen, der eine Geschichte draus macht, der eben vorher und nachher kennt. Der aus einer Nicht-Offenheit in eine Offenheit gerät. Und wenn dann ein Nicht-Offener offen wird, dann ist er immer noch eben in seiner persönlichen Fragilität drin. Und dann kann er es nicht nehmen. Oder er versucht es zu nehmen, aber ist unnehmbar, das, was dann von etwas anderem kommt. Weil auch seine Angst da ist, das Feste oder das Bekannte zu verlieren. Vielleicht. Ja, dass man dann, dass es eben nicht, dass, dass es einen in seiner Existenz bedrohen könnte. Und dann nimmt man es zu. Und dann, wenn man es kann, macht man wieder zu, dann kommt dieser Armor, also dieser Schutzpanzer macht wieder zu und dann ist man wieder dieser kleine, relative, gepanzerte Person. Das hat ja auch mit viel mit Kontrolle zu tun. Also nein, mit Angst. Mhm. Aus Angst kommt Kontrolle. Kontrolle ist der Effekt von Angst. Aber nicht, weil Kontrolle ist, hast du Angst. Da ist eine Existenzangst, die dann einschlägt und dann kommt Kontrolle. Und Kontrolle meint Panzer. Also Abwehr. Aber da ist nichts, was irgendwie... Kann da kommt, wenn, sobald du was dagegen oder dafür tust, machst du es schlimmer. Egal wie. Alles, was du tust oder nicht tust, ist kontraproduktiv in dem, was du eigentlich erreichen möchtest. Ich habe gerade, wenn ich gesagt habe, die Angst, wenn sie weg ist, ist sie weg, aber nicht, weil du sie versuchst, das wegzukriegen. Weil der die versucht, die Angst wegzukriegen, ist der Angsthase. Also das ist, der funktioniert nicht. Der Leider, der das Leid vermeiden will, wird natürlich als Leider ständig bestätigt. Also es ist ein ständiger Kreislauf. Kein Entkommen. Es wird weggehen, wenn es weggeht. Und nicht einen Moment vorher. Und dann ist es ganz natürlich, dass auf einmal eine Offenheit da ist, ohne einen, der offen ist. Und dann ist auch gar keine Angst mehr da. Und dann ist es einfach ein natürlicher Zustand. Aber nicht, sobald du den arbeiten musst oder etwas für getan hast. Eigentlich ist die Angst unnötig. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Auch das zu erkennen, bringt nichts. Es bringt alles nichts. Da gab es diese Susan Siegel, die hatte da zwei Tore, dieses am Bushaltestelle ihr Ego verloren. Ja, es war ein Buch da. Ja, und dann hat sie, für 2 Jahre war da ein Ozean von Liebe, von Offenheit. In San Francisco erzählen sie mir ständig die Geschichte, die ganzen Anhänger. Die haben jetzt, letztes Jahr, der war, glaube ich, der 10-jährige Todestag oder so. Da haben sie noch eine Putscha gemacht bei meinem Tor. Ich dachte, was macht ihr denn hier? Oh, unsere Susan ist gestorben. Ja, da hat also für 2 Jahre war da ein, hat sie mir, oh, it's an ocean of love. And there's only a little plant of fear. Eine kleine Pflanze, noch ein bisschen Angst, aber braucht man gar nicht mehr drauf zu achten. Es ist noch da, aber keiner achtet drauf. Und nach 2 Jahren war da aus der kleinen Samenangst, der kleinen Pflanze, wurde ein Ozean von Angst wieder. Und die Liebe war so klein. So geht das. Ja, was hat die denn gemacht dann? Krebs gekriegt. Ist gestorben. Ja, die hat aus Angst oder Krebs oder irgendwas, da ist sie weg. Ich meine nur, jetzt zu sagen, das ist jetzt da aus dem, jetzt ist ein Ozean der Liebe und das als das die Natürlichkeit zu sehen und das andere war unnatürlich, das ist aber ein Ding, dann ist schon wieder einer, der das unterscheidet. Ein Ozean von Liebe ist besser als ein Ozean von Angst oder irgendwas. Aber du musst im Ozean von Angst genauso sein können, was du bist, als ein Ozean von Liebe. Und der, der nur in einem Ozean von Liebe sein kann, was er ist, der ist schon wieder bedingt an Liebe. Seine Bedingtheit. Und es scheint ja auch so, dass bei ihr noch jemand gewesen ist, die unterschieden hat zwischen jetzt. Ja, aber das muss man ja, wenn ich sage, da ist ein Ozean von Liebe, dann unterscheide ich ja. Genau. Sobald ich es beschreibe, sobald ich Offenheit beschreibe, Transparenz, ist natürlich einer der, der das beschreibt und einen Unterschied macht. So ist es. Das spielt sich alles dann noch hier. Es spielt sich egal wo ab. Es gibt also einen Definierer, der halt persönlich sich definiert als das oder das. Das eine ist dann besser als das andere. Oder das eine so oder. Aber der Punkt ist, wenn diese Angst da ist und du sagst, du kannst nicht machen. Die ist immer da. Ist immer da. Aber der Punkt ist, man hatte einen Druck, kann das beeinflussen. Also ich habe das, diese Angst zum Beispiel nachts und dann stehe da oder beobachte. Ja, ich gucke Fernsehen dann. Oder mache ich etwas und ändert sich etwas. Ja, aber das ist ja das Schlimme, ja, das, dass das du was machen kannst. Das meine ich, dass ich habe den Eindruck, ich werde Einflüsse. Du bist was? Ich habe den Eindruck, ich kann einen beeinflussen, wie hoch oder ja, intensiv du bist, wie die Ängste ja sind. Aber das ist ja schlimm, dass du es beeinflussen kannst. Das ist an mir verständlich. Das, das ist ja der Trick. Das hat nichts zu tun, was wirklich passiert. Das ist ja der Trick oder die Falle, dass du was tust und dann ändert sich wirklich was. Und dann denkst du, du kannst wirklich was tun. Ja, das meine ich. Scheiße. Aber das, eigentlich ist, wenn die Angst gar nicht weggehen würde, du könntest gar nichts tun, wäre es gar kein Problem mehr. Das ist eigentlich nur ein Problem, weil du was tun kannst. Du kannst da reingehen. Du kannst in dir aufgehen, du kannst energetisch dich damit verbinden und auflösen. Und weil du dann den Eindruck oder die Erfahrung machst, dass du was tun kannst, ist die Angst so bedrohlich. Dann ist sie auch nur da, weil du sie ändern kannst. Wenn es die Angst wäre, die gar nichts, mit der du nichts machen könntest, die immer da wäre, nach einer Zeit wäre es gar kein Problem mehr. Nur weil du den Unterschied machst und dann schaffst du auch noch einen Erfolg hast, folgst du ständig und willst ständig dann auch was beherrschen. Immer verdrängen, immer weg. Und deine kleine Pille. Und manche machen es mit Alkohol mit. Es gibt ja viele Techniken, die Angst zu beherrschen. Oder die Einsamkeit. Oder das Alleinsein. Meditiere ich mal, hör mir Osho tanken an oder so. Hör mir einen Meister von hinten, einen anderen Meister von vorne. Oder hör mir Karl an. Ich glaube, da kriegen die Leute noch mehr Angst, wenn sie mich hören. Schlafen höchstens ein. Und nicht wegen, weil sie keine Angst haben. Aber es ist doch, jeder hat seine kleine Taktik mit was auch immer. Marathonlauf ist auch gegen die Angst. Alles, was du arbeitest oder sonst was, gehst spazieren. Alles immer irgend gegen etwas, als Mittel, um etwas zu beherrschen. Etwas Unwohlsein, etwas Unangenehmes. Möchtest du in etwas Angenehmes verwandeln? Eine Unruhe in eine Ruhe. Ein Das in Das. Wer kann so, was tun? Sie immer da ist, gell? Bitte? Es ist so, dass sie immer da ist. Die ist immer da als Erfahrung. Und es gibt wenige, die das auch hingestellt haben. Ich kenne eigentlich nur Nisargadatta, der darüber gesprochen hat. Eine ewige, absolute Präsenz. In der Präsenz ist eine absolute Präsenz von Angst. Ein Ozean von Angst. Anwesenheit ist gleich Angst. Anwesenheit ist Existenzangst. Und das ist die Erfahrung von Angst. Allein die Anwesenheit. Oh, ich bin froh, dass das jetzt mal auf den Tisch kommt. Ja. Aber ich bin sehr froh. Aber auch der Versuch, was zu ändern, ist doch unabänderbar, oder? Also, dass ich das du musst das doch nicht entschuldigen jetzt wieder. Doch, siehst du, machst du doch gerade, genau wie immer. Aber ich kann doch nicht anders, das musst du auch dabei sein. Sei doch, was du bist und fertig. Ja, da bin ich der versucht, das zu ändern. Ach Quatsch, da bist du noch nie gewesen. Du fährst irgendeinen Trottel, der da vorne rumtrottelt, das ist alles. Und wenn du denkst, du bist der Trottel, der das bist, dann bist du wirklich ein Trottel. Dann bin ich der Trottel, weil ich erfahre den so. Du bist der Trottel. Ja, weil ich höre dir ja zu. Dann höre ich einen Trottel. Ja. Das wiederhole ich erst nicht nochmal, dann bin ich nicht der Trottel. Das ist doch okay, oder? Was? Aber das ist doch okay, oder? Ich bin der absolute Trottel, ich habe da kein Problem mit. Ich auch nicht. Jetzt ist es vergleichbar wieder. Du hast mich als Trottel, bezeichnest danach dich und dann sagst du, ich vergleiche dich. Das ist cool. Ich vergleiche mich ja mit dir Trottel nicht. Nee, ich auch nicht. Also, du hast es aber gerade getan. Nein, du hast erst gesagt, ich stelle. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, du hast eine Frau, ne? Mit, ja, der kannst du das, mit der kannst du das machen. Mit dem einen Mann. Meine Nerven. Ja, ich sag dir. Meine Nerven. Nein, aber es ist doch die. Wenn das wirklich weggehen könnte, dann gäbe es ja irgendetwas, was kommt und geht. Und dann wäre es etwas, was man vermeiden könnte. Geht aber nicht. Was jetzt ist, ist jetzt und immer da. Egal wie. Und der erste, was auch immer, diese Erfahrung von Existenz ist halt Angst. Klar. Fertig. Und? Macht es dich mehr oder weniger, ob sie da ist oder nicht da ist? Macht es dich weniger absolut, weil da Angst ist? Frage. Aber es fühlt sich scheiße an. Christa, nimm eine Weißwurst und geh nach Hause. Es fühlt sich scheiße an. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich müsste eigentlich hier durch. durchhauen, die ganze Bande hier. Was hast du denn heute? Ja, dich! Du hast damit angefangen mit dem Scheiß. Ehrlich? Ja, ehrlich. Das tut mir leid. Tut dir leid? Du bist die Oscholante hier. Die Urlante. Ich muss mir ständig das anhören von irgendwelchen Meistern, irgendwelchen Klapsköppen, die da ihr Erleuchtungserlebnis hatten und dann da mit hausieren gegangen sind. Hör auf. Aber ist doch auch nicht schlimm. Halt doch die Schnauze. Meine Güte. Immer diese Entschuldigung von irgendwem noch. Ich will nicht mehr hören. Boah. Ruhig. Nur wenn die Frauen schon so da sitzen, wie Hermine, die Brust anheben von unten. Hast du ein Auto? Ja, ich bin der Wütendste. Wenn ich im Auto sitze, kann ich alle erschießen. Motoguts. Gutzi und weg damit. Aber fürs Unfallfreund. Nee. Alle anderen hinter mir bauen Unfälle. Ja, aber es ist doch fatal. Da sitzt er und dann wollen sie sich noch entschuldigen, dass sie dumm sind. Aber es gehört da auch dazu. Oh. Helf mir Gott. Wenn es den gibt. Helf mir, wenn es dich gibt. Oder heißt ein Blitz runterfahren und in mich drehen, dass ich auch erleuchtet werde. Wie Osho. Ein Kugelblitz durch den Arsch, durch das Gehirn verzogen. Aber Osho hat auch gegen die Leuchtung gebrochen. Was? Osho hat auch gegen die Leuchtung. Wir feiern gerade 60-jähriges Erleuchtungserlebnis von Osho. Klar kann er was dafür. Er ist gar nicht dabei. Jetzt verteidigen sie den Osho schon wieder. Also Meister, den man verteidigen kann, den kann man sofort in eine Tonne treten. Darum greife ich ihn auch meistens an, weil jeder fängt an ihn zu verteidigen, weil er selbst Zweifel an ihn hat. Welcher Trottel hat überhaupt einen Meister? Ja, pass auf. Karl, wie sieht es aus mit körperlichen Schmerzen? Pille. Das nenne ich Pille. Pille. Nee, jetzt ehrlich. Also nee, Pille, ich nehme Pille. Lachgaspille, sonst was. Wie Osho, da bin ich wie Osho. Dann nehme ich noch eine Pille. Okay, dann bist du daran vorstellen. Ja, dann bin ich vielleicht tot. Bist du nicht? Okay. Ja, dann nehme ich Lachgas. Aber ich fange nicht an zu meditieren. So weit kommt es noch. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wenn es da ist, mache ich was. Letztes Jahr hatte ich Schulterschmerzen, habe ich mein Essverhalten verändert. Ja. Gar nichts. Ich lasse es verhungern. Langen Abend verhungern. Und lange Abend. Kommt das geholfen? Langen Abend verhungern. Ja, jetzt ist weg. Du versuchst es ja schon zu erklären. Ja, ich bin genauso bescheuert wie alle anderen. Aber zu Ärzten gehe ich nicht. Die erklären es mir, die sind mir zu dumm dafür. Da erkläre ich es mir lieber selber. Ich google viel. Ich habe Dr. Google zu Hause. Da steht dann immer, da gibt es so Blogs, dann unterhält man sich mit den Patienten, die dann alle dummen Ärzte besucht haben und wo es nicht gebracht hat, aber dann irgendwie bei Zufall irgendwas und dann, ach ja, das könnte es sein. Finde ich gut. Im Moment brauchen wir gar keine Doktoren mehr. Operieren kann man sich auch alleine. YouTube. Massieren tue ich ja, lasse ich mich aber noch. Falls ich darauf komme. Naja, ich habe keine Ahnung. Man macht halt das, was kommt dann. Ich mache am liebsten Witze dann. Ich glaube, man sollte es nicht so ernst nehmen, das ist alles. Im Moment sterben so viele um mich rum. Ja? Du auch? Ich dachte, du auch. Ich auch, aber langsam. Wir kommen in das Alter. Ja, besonders du, ne? Ja. Ich bin noch ein Jahr jünger. 9 Monate sind noch. Christa, schaff dir einen Mann an. Ja, mach doch was. Wieso soll ich was machen? Hier, da liegt ein Angebot. Christa bietet sich gerade an. Christa ist frei. Christa ist ausgehungert. Essen hilft nicht mehr. Und so schlecht ist sie nicht. Sie hat schon 2 Ehemänner hinter sich. Schafft dann noch einen dritten. Danke, Reit. Jetzt reicht's dir, wa? Zu viel auf einmal. Müsstest du so früh abfüllen? Nein. Mal ich mache eine Brutalwerbung. Brutalwerbung. Steht der Tropfen, füllt den Stein. Du willst einen Mann haben, der steht einen Tropfen hat? Irgendeiner Prostata-Beschwerden hier. Der immer kann, nicht nur ab und zu. Der immer kann? Guck mal, das sind. Aber mehr als Ansprüche. Das sind Unmöglichkeiten, die sie da verlangt. Darum ist er auch noch allein. Die macht immer einen Fragebogen vorher, wenn sie einen kennenlernt. Kannst du immer? Und so, wie ich will? Und dann sagt er, oh Gott, Platon, hier, Otto Mühl. Da wirst du wieder verlangt. Kannst du immer, Platon? Nee, weil Platon nicht immer konnte, war in der zweiten Riege. Das sind wieder Themen heute, oder? Na gut, so, jetzt weiter im Programm. Das war ein kleines Intermezzo von Christas Ehewünschen. Ja, diese Seite. Waren wir fertig? Naja, die Sache, ich spreche so viel, Osho hat so viel Überleuchtung gemacht und so eine große Sache gemacht, aber ich denke vielleicht, weil er wollte auch ein bisschen uns provozieren oder helfen, und dann hat er auch gegen Erleuchtung gesprochen und über Erleuchtung hinaus gesprochen und Leute, die er wusste, dass erleuchtet sind und benutzen Erleuchtung gegen die Leute, so irgendwie dann hat er auch Erleuchtung wieder klein gemacht und ist mal sehr groß und dann klein und dann über Erleuchtung hinaus gesprochen und irgendwie für mich war wie ein Trick, uns zu helfen irgendwie und dann wieder, es ist nicht. Ja. Hört sich ganz schön spielerisch an. Also wenn du mich fragst, euch ist allen nicht zu helfen. Egal wie. Ist dir denn zu helfen? Ja, wenn ich denke, würde ich, mir könnte ich helfen oder ich wäre einem, der einem anderen helfen könnte, dann wäre mir wirklich nicht zu helfen. Aber wie sie strahlt, also das Blut schießt in alle. Nee. Ich meine, ich könnte, was auch immer, heilen, für wenn ich jetzt versprechen würde, dass ich ihm helfen könnte und auch gut schöne Worte und wenn du in meiner Gegenwart und Darshan und irgendwelche, die Präsenz, das Butterfeld und das wieder Butterfeld ist gut. Butter bei den Fischen. Nein, ich sage, es gibt da Hallen voll mit Leuten, die was versprechen und dann natürlich viele Anhänger haben. Und dann, das ist das ganze Guru auf der Fluchtgehabe, wo man was verspricht und dann natürlich, und dann der Schüler dann sagt, ja, vielleicht hat er auch, er wollte immer nur das Beste und er wollte uns helfen, das und das. Ach Gott, ach Gott. Also dir ist nicht zu helfen, wenn du mich fragst. Ja. Und ich würde auch nicht anfangen, dir zu helfen. Keine Chance. Wer bin ich denn? Eigentlich möchte ich immer alle loswerden. Ich möchte eigentlich in jedem Talk nach 10 Minuten das gesagt haben, was los ist, und dann tschüss. Peng. Aber scheinbar bin ich nicht gut genug. Und dann sitzen wir da, ich kann es nicht oft genug hören. Da, ja, aber dafür muss ich es so oft wiederholen. Ja, ja, ja. Und ich will ja auch nicht irgendwen Osho oder irgendwen kaputt machen, weil die hat es nie gegeben. Und wenn ich jetzt gegen Osho und einer sich dann aufregt und dagegen, dann ist es sein Problem. Dann weiß ich, wo er steht. Das ist alles. Dann hat er noch ein Problem mit seinem kleinen alten Guru oder mit seiner kleinen Schülerschaft da und seiner Geschichte, seinen schönen Zeiten in Pune oder seiner Unterwäsche, die für ihn gewaschen wurde und Scheiß. Und definiert sich noch als Schüler, als Sanyasin oder irgendwas und hat dann noch irgend so einen kleinen Veteranenclub im Hintergrund, wo sie sich treffen dann und über Osho sich unterhalten oder wie schön es war beim Toilettenputzen bei Osho oder so. Ja, glaub es so. Genau so ist es. Weißt du noch, als wir mit Domestos da über die Swami Domestos, über die Brille, die unendliche Brille, und als ich über diesen Kreis wuhl, den Punschlamm, dann wusste ich, das ist der Kreis des Lebens. Und was da durchkommt, ist zwar scheiße, aber der Kreis des Lebens macht sich nichts darüber. Das sind Veteranengespräche. Weißt du noch, wir mit dem Gewehr in Oregon? We stand guard for Osho. Und als das Wasser dann vergiftet wurde, weißt du noch? Ja, die anderen machen Vietnamkrieg oder irgendwas und haben den Zweiten Weltkrieg und Osho haben Oregon und Pune. Weißt du noch, als wir unsere inneren Tendenzen bekämpft haben, auf die Kissen gehauen haben? Ja, ist es nicht. Als wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, war. Ja, wenn man gegen Hitler was sagt, dann ist alles ruhig. Keiner verteidigt ihn. Aber sobald man gegen Osho, wäre auch zwei Führer, zwei Generäle für den Kampf des Äußeren, das Kampf des Inneren. Mein Kampf gegen die Welt, mein Kampf gegen mich. Na gut, noch irgendein Osho-Spruch. Premananda hat einen in Los Angeles getroffen, der hat sich als Osho verkleidet. Der hat viele Anhänger gehabt. Ja, ja, gibt es. Es gibt einen, der sieht genauso aus. Auch in Indien gibt es so einen. Der geht auch nach Moskau. Doch, den habe ich auch gesehen, der war auch schon mal in Tirol. Ich habe ihn auch gefragt. Christa hat ihn auch gefragt. Kannst du immer? Auch er konnte nicht immer. Da hängt die Latte hoch. Ne? Ja, es gibt immer so nach, wie heißen die, Doppelgänger? Kommt immer alles wieder. Es kommt immer alles wieder. Die Verführer kommen immer wieder. Die Führer und die Verführer. Was tun? Man fällt immer wieder drauf rein. Ja, da hat ein Winder einen Film Kumare gedreht. Der hat so verschiedene Manipulationstechniken angewendet. In sehr kurzer Zeit hat ein paar hundert Anhänger, viel Knetter. Kein Problem. Nö, ja, geht schnell. Gucken, ein bisschen Asche aus dem Ding kommen, da hast du dann so ein Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt-Putt- Party da. Put-Put-Put-Höhner-Stall. Mit Asche Christa Asche. Naja, gut. Noch zurück zum... Tata, tata. Wollen wir den Avatar reinlassen? Tata. Gut. Bitte kommt eine Frage. Ja. Nochmal zurück zu der Selbstbeobachtung würde ich gerne mal was fragen. Also wenn das, wenn das, wenn ich mein Ding Angst erlebe dann und... Wie jetzt? Jetzt ist das nicht so sichtbar. Ja, aber doch, ist da. Okay. Nur deine Aufmerksamkeit ist im Moment auf was anderes gerichtet, das ist alles. Du hast dich zerstreut. Ja. Jo. Und dann ist das Zerstreuung weg und dann ist auf einmal wieder präsent. Jo. Und dann versuchst du dich wieder zu zerstreuen. Kommt in Fernbedienung oder irgendwas, wen anrufen oder ein Buch lesen, irgendetwas. Das weiß ich, aber du weißt jetzt auf den jetzigen Moment hin, oder? Nö, ich weiß auch eben auf die Taktiken hin, die du dann anwendest, wenn es dann eben nicht mehr zerstreut ist, sondern sich wieder zentriert hat auf einen existenziellen Punkt von Angst, dann ist es wieder nicht erträglich und dann versuchst du es wieder zu zerstreuen. Dann ist mir zu ungenau. Also, dann ja, dann ist es ungenau, weil dann ist es zu genau und dann ist es wieder ungenau und dann kannst du es im Grau noch wieder möglicherweise eher, weil es nicht siehst und nicht in deinem Gewahrsein ist, wieder mehr verkraften. Das sind diese normalen persönlichen Techniken, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Es gibt ja nicht nur... Einsamkeit ist schon die existenzielle Angst des Einsamen. Und dann gibt es die ganzen Techniken der Zerstreuung. Die Aufmerksamkeit davon auf etwas anderes zu richten. Dann meditiert man oder macht irgendetwas, dass man das, damit das nicht präsent ist. Und manchmal hat man nicht die Energie dafür oder nicht die... Soll nicht sein, dann kann man sich nicht zerstreuen und auf einmal ist die Einsamkeit nicht mehr zu verdrängen und dann, ja, was dann? Das ist Normalität. Nein, das nennt man dann zum Beispiel, da gibt es Berichte von Baron Cain, von allen so, da gibt es ein The Deepest Point of Despair, wo du es nicht mehr verdrängen kannst, die Einsamkeit. Also wo die da hat nichts mehr übrig bleibt, als das zu sein und auf einmal löst sich die Einsamkeit auf in das, was die Einsamkeit ist. Weil in dieser Einsamkeit kann kein Einsamer sich für länger aufhalten. Also es erlöst sich von selbst das Problem. Aber solange dieser Einsame eine Energie hat, sich zu zerstreuen, wird er ständig diese Sache vermeiden wollen. Aber in der Unvermeidbarkeit löst er sich einfach auf. das ist dieser Moment, wo die Schlange sich frisst. Also wo sie sich anfängt, selbst zu fressen. Die Schlange zu sein, ohne Schlange zu kennen. Das ist ganz natürlich. Aber solange eben diese Idee, dieses Konzept von Ich da vorne, diese Kraft in sich trägt, also auch die Links, um sich zu zerstreuen wieder in der Welt oder Meditation, in inneren Welten oder äußeren Welten, wird sie es tun. Weil da wird sie nicht überleben und sie wird immer, ein Überlebenskampf ist immer da. Sie kann nicht aufgeben. Auch wenn er sagt, ich gebe auf, ist das Aufgeben schon eine Bestätigung des Aufgebers wieder. Das Hingeben ist eine Bestätigung des Hingebenden. Funktioniert nicht. Sind alles Techniken der Überlebensfunktion von einem Ich. Das war ja auch eigentlich meine Frage, sollte auch dahin zielen. Also ich wollte eigentlich von dir wissen, ob es einer Technik bedarf an der Stelle, also wahrscheinlich nein. Jede Technik ist kontraproduktiv. Hm. Es passiert von allein oder von selbst, aber nicht wegen etwas. Ja. Und es muss nicht passieren, sagst du. Es wird passieren. Ja, es hat nichts mit Muss zu tun. Es wird passieren. Und wenn es passieren wird, dann ist es schon passiert. Also warum kümmerst du dich darum? Es wird von allein passieren, wenn es passiert. Aber nicht, weil du es möchtest oder nicht möchtest. Das heißt, es ist genau, das nennt man ja diese sogenannte Realisation, wo das sich Realisierende eben den Realisierenden wegrealisiert. Stoße mal an da. Legt sie auf die Seite. Sie realisiert gerade. Snoring. Auch Franzosen schnarchen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber das, womit wäre es bewiesen? Das war vorher auch schon alles gut, aber das hat nichts damit, alles ist gut zu tun. Das heißt einfach nur, aus der Selbstlosigkeit der Wirklichkeit, daher hat sich ein Selbst erhoben, erschienen, ein Ich. Aus der Ichlosigkeit erscheint ein Ich, das hat eine Halbwertzeit. Weißt du, was eine Halbwertzeit ist? Eine Zeit, in der es ist, bis vor es wieder verschwindet. Es ist aus der sogenannten Ichlosigkeit erhebt sich das Ich und verschwindet irgendwann wieder da drin. Aber nicht bevor es verschwindet. Egal was du bis dahin tust, es wird da sein. Es gibt keine Möglichkeit, es vorher verschwinden zu lassen. Und das zu erkennen, ist alles. Das, was gekommen ist, wird auch wieder weg sein. Aber wen kümmert es wann? Und weil es schon wieder weg sein wird, ist es jetzt schon weg. Weil es hat keine Realität. Weil das, was du bist, wird immer noch sein, was es ist. Mehr ist nicht. Und wenn ich das versuche in 5 Minuten, das ist eigentlich alles, was ich ständig sage. Mhm. Und der ganze andere Scheiß, der mit Déjà-vu und den ganzen Dingen, ist alles nur Techniken der Zerstreuung und selbst egozentrische Verarschung von sich selbst. Ja. Das war alles. Fertig. Kehrt die Bayer von der Platon, halt die Schnauze. Der will immer nur, dass ich dann wieder Meister fertig mache oder sowas. Dass er, ich habe jetzt was und die hat es nicht. Du bist eigentlich wirklich ein Arsch. Weißt du? Ja, solange ich kein Arschloch bin. Das bist du auch. Wenn du keinen hättest, du, ich sag dir. Du würdest drum beten, einen zu haben. Fertig. Herr Lehrer, ich weiß was. Ich sag dir, Ohrfeigen gibt's. Es macht echt Spaß, sich aufzuregen. Ne? Gehört auch gar keine Energie dazu. Ja, zurück. So ungefähr, weißt du, wo ich darauf hindeute? Ramana nannte, die Krankheit ist zu dir gekommen, die Krankheit wird wieder weg sein eines Tages, fertig. Aber sobald du versuchst, die Krankheit früher gehen zu lassen, bist du der Kranke. Und wenn meine Krankheit Disziplinlosigkeit ist im Alltäglichen? Du, jetzt fängt er, das ist wieder auch schon. Ja, jetzt kommt auch schon wieder hoch. Kann ich doch nicht abwarten, bis von alleine weggeht. Ja, gut, mach doch, was du willst. Das ist eine Frage. Nein, es war keine Frage. Das war wieder ein egozentrisches, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Da habe ich keine, ich bin nicht der Doktor. Für gut, Dr. Feelgood. Was? Ja. Aus der Abwesenheit erhebt sich ein Anwesender. Aber was war, was ist? Also wenn du sagst, Gott ist wach geworden? Der Gott hat sich aus seiner, wo er sich nicht kannte, aus der Abwesenheit von Gott, in eine Anwesenheit von Gott. Ja. Ja, und dann das, was aus etwas kommt, wird auch da wieder zurückfinden, aus dem es gekommen ist. Da muss man doch nichts dran machen. Aus der Gottlosigkeit erhebt sich der Gott, sich kennende Gott, und verschwindet wieder in der Gottlosigkeit. Und dazwischendurch ist doch nichts passiert. Er ist doch nicht weniger geworden, indem er sich gekannt hat. Und er wird doch nicht mehr, wenn er wieder zurückgeht in seinen Ursprung. Du sagst doch, es hört nie auf. Ja, sag ich doch. Und dann, wenn er zurückgegangen ist, fängt er wieder an mit was anderem. Genau. Nimm's doch nicht persönlich. Genau. Ja. Es kommt immer zurück wieder aus seinem, aus der Potenzialität, und dann erhebt sich aus der Potenzialität wieder etwas heraus, ein Po. Ein Po kommt aus der Potenzialität und geht zurück in die Potenzialität. Könnt ihr auch Arschlosigkeit, lässt ein Arsch erscheinen. Das nennt man Potenzialität. In der Richtung. Ramana nennt es die Spinne. Also da, wo keine Spinne ist und das Bewusstsein sich erhebt, in seinem, wird es zu einer Spinne, die anfängt zu spinnen. Die Spinne ist aus der Spinnlosigkeit gekommen. Und dann ist die Spinne da. Und möglicherweise erfährt die Spinne oder erkennt die Spinne, dass sie sich nicht selbst fangen kann in dem eigenen Netz. Und in der Erkenntnis, dass es, ist es schon, die Spinne schon gegangen, bevor sie geht. Das nennt man eigentlich diese Realisation, dass du eben das bist, was eben nicht erwischbar ist durch sich selbst. Aber alle diese kleinen persönlichen Dinge und so, das sind so Nebeneffekte der Krankheit. Nebeneffekte, dass es da einen Kranken gibt. Nebeneffekte von einer Person, die denkt, sie müsste was tun oder nicht, oder definiert sich als so oder so. Das ist also das Phantom, der Gast, der ist gekommen, der wird wieder weg sein. Aber dann die Erwartung, dass wenn der eine Gast weg ist, dass es dann keinen Gast mehr gibt. Das ist wieder ein Gast, der denkt, ich will der einzige Gast sein. Nein, wenn der Gast weg ist, kommt ein neuer Gast. Du bist halt die Wirtschaft. Du kannst ja nicht aussuchen, welche Gäste dir, wie die sich da vorne besaufen. Es gibt angenehme Gäste und es gibt unangenehme Gäste. Und jeden Tag bist du ein anderer Gast in dir. Manchmal ist es angenehm, da bist du ein angenehmer Gast und hältst dich an deine Regeln, und am nächsten Tag bist du das größte Arschloch wieder. Kannst es dir nicht aussuchen. Du musst doch nichts akzeptieren. Manche Tage ist der Gast ist am Akzeptieren und manche Tage kann er gar nicht akzeptieren. Och Gott, heute kann er wieder nicht. Gestern konnte er doch noch, warum kann er denn heute wieder nicht? Dann wirst du da wieder so eine Geschichte draus machen. Ich dachte, ich könnte, heute kann ich wieder nicht. Oh. Hup, hup. Naja. Ich meine, ich muss sagen, wenn ich könnte, würde ich euch allen das absolute Feelgood geben. Also das, was ihr seid. Das, was jenseits oder vor jeder Vorstellung von gut oder böse oder irgendetwas, was kann dir keiner geben? Das ist unmöglich. Ich kann dir also nicht beibringen oder übermitteln, was du bist. Ich kann Hinweise darauf geben, dass nichts, was ich dir geben kann oder was gegeben oder genommen werden kann, dir das bringt oder nehmen kann. Das ist alles. Aber ich bin vor totale Hilflosigkeit in dem auch. Ich werde da nichts zutun können. Das wird dir auch nichts bringen, hier zu sitzen, Gott sei Dank. Das ist das Einzige, was es dir bringt, dass es dir nichts bringt. Aber weil es dir nichts bringt, kann es dir auch nichts nehmen. Was ist, kann denn mehr sein, dass weder etwas da ist, was dir was bringt oder nehmen kann? Dass keine Erfahrung dich vermehrt oder vermindert? Was kann denn, das ist doch die Freude, die keine Freude braucht. Der Frieden, der keinen Frieden braucht. Alle diese Hinweise sind Hinweise, aber die machen dich doch nicht dazu. Die können höchstens das wegnehmen, was weggenommen werden kann, aber deshalb wirst du doch nicht weniger oder mehr. Ja. Aber zu sagen, es kann höchstens das wegnehmen, was weggenommen werden kann, ich meine, ist doch. Dann kommt es wieder. Und dann siehst du das, aber wenn es weg war, warst du nicht weniger und wenn es wiederkommt, bist du nicht mehr. Oder stört auch nicht. Aber schon sehr viel. Was? Das wäre auch sehr viel. Ja, aber wenn es das sein sollte, dann wird es so sein. Aber wenn nicht, dann wird es halt nicht so sein. Ich tue mein, was nicht mein ist. Ich kann immer nur mit dem Gummihammer draufhauen auf den Gumminagel. Gummi zu Gummi. Und es hilft nichts, Gott sei Dank. Es hilft nichts. Die Ente steht wieder auf. Egal, wie oft ich sie platt mache. Der Gumminagel, und wenn ich den Nagel durch die Wand nach hinten durchhaue, dann guckt er an der Seite wieder raus. Das ist das Innere, deine innere Welt, wenn du meditierst. Dann treibst du den Nagel nach innen, dann guckt er aber innen raus. Und wenn du dann nach, im Moment guckt er außen raus und dann gehst du nach innen, dann guckt er innen raus. Du kriegst den scheiß Nagel nicht los. Dann haben wir das Nagel fest im Moment. Den haben wir auch nicht festnageln können, den Affen, der ist auch wieder aufgestanden. Das ist die ewige Ente. Jesus, die ewige Ente. Die Jesus-Ente. Darum nennt man sich auch Jesus-Nagel. Wer zimmert, der weiß, was das bedeutet. Das ist der größte, den man haben kann. Der Jesusnagel. Den hat man schon so groß gemacht, aber der hilft auch nichts. Ei, ei, ei, ei. Ostergeschichte. Hör nicht zu. Gut. So weit, so schlecht. Wenn ich hier sitze, sage, seid froh, dass alles schlecht ist. Ja. Seid froh, dass nichts geht beim Gehen und nichts kommt beim Kommen. Es geht nichts. Dieses ein bisschen geht immer, ist scheiße. Okay. Gut. Es ist nicht so traurig. Das ist die frohe Botschaft, dass es keiner Botschaft bedarf. Mann. Und kein Botschafter. Das ist eigentlich die, Jesus, der Erlöser, erlöst dich von der Idee von der Erlösung. So eine super Geschichte. Es gibt keine Erlösung, das ist doch die Erlösung. Scheiß Idee, Erlösung. Ich will frei sein. Die Befreiung von der Idee von Befreiung. Du wirst nie frei sein von dem, was du bist. Auch du nicht, mein Sohn, Brutus. Oder wie hieß der? Doch, Brutus. Aber das nicht. Das hört er nicht hin. Was? Auch du, mein Sohn, Brutus. Nee, auch du, mein Sohn, Brutus. Genau. Der Verräter. Mit dem Dolch. Mit dem Dolch. Ach du, mein Sohn, Brutus. Cesario, Cesario. Vatermörder. Ja. Ich glaube, jeder von uns hätte ihn schon mal umbringen können. Ja. Man hätte ihn umbringen können, bevor man geboren ist. Ja. Das wäre der Trick. Wenn du das schaffst, dann hast du ein Déjà-vu. damals schon Ahnung gehabt, hätte ich ja, wäre ich als das Sperm bestimmt nicht in das Ei gedrungen. Ich hatte so ein Déjà-vu, aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Weil das ist das Einzige, warum man darüber reden will, dass man denkt, wenn ich eins habe, kann ich dann noch was dran ändern vielleicht? Oder kann ich es dann besser genießen oder so? Immer diese Kontrollfragen. Ne? Boah. Aber was soll's. Kontrolleure, Kontrolleure. Und dann verteidigen sich sogar die Kontrolleure. Aber was soll ich denn sonst machen? Gehört auch dazu. Ist so einer, du stehst an der Wand, dann stehen die mit der Knarre da und du sagst, hey, was mach? Ich muss doch schießen, ich habe doch eine Knarre in der Hand. Und warum mich? Ja, weil du da gerade stehst. Ich stehe hier, du da. Puh. Oh Gott. Ja, Bavaria. Einmal klauen, immer klauen. Gut, was gibt's noch? Wir sind erst halb durch. Ja, ist ein anderer Aspekt von allen diesen Heilern, Meistern, irgendwas. Ich schreibe keinem die gute Absicht ab. Da ist überall gute Absicht. In allem. Egal was passiert, ist gute Absicht. Aber auch eine gute Absicht ist scheiße. Ja, weil das steht, das ist eigentlich alles, um alle diese Absichten zu verwirklichen. Die was? Um alle diese Absichten zu verwirklichen. Ja, aber auch die gute Absicht ist eine scheiß Absicht. Ja, aber es macht ja, es ist der Sinn, dass es keinen Sinn machen muss. Nee, muss nicht, aber es ist der Sinn, dass es da ist. Da ist aber, wenn du das sagst, dass das ist der Sinn, dann denkst du hast einen Sinn gefunden. Das ist aber Denkste. Das ist alles Denkste. Das Leben braucht doch keinen Sinn. Für was? Welches Leben braucht denn einen Sinn? Damit oder meinst du nicht höchstens, dass es möglicherweise gar nicht anders kann, als sich zu verwirklichen und es gar keinen Sinn braucht? Dass es einfach so ist, wie es ist, dass die Wirklichkeit sich verwirklicht, aber es braucht doch keinen Sinn. Muss man doch nicht gut reden. Ist einfach scheiße, fertig. Aber nicht, weil... Nicht, weil was? Ich habe nur gesprochen, dass es Sinn, damit ich es aushalte. Ja, für mich, aber nur ein kleiner irgendwas. Ein Furz braucht einen Sinn, dass er stinkt. Ja. Mehr nicht. Ist einfach seine Natur, fertig. Und kommt drauf an, was er gerade vorher, aus wem er gekommen ist. Aber jeder Furz kommt aus dem Arsch. Das ist nun mal die Natur des Furzes. Ja, aber man findet, das Schöne ist, man sieht ja nur als Furz Furze. Und die sind immer relativ verschieden stinkend. Das nennt man Persönlichkeiten. Hey du Furz, was machst du denn heute? Wie stinkst du denn heute rum? Ja. Hallo Furz. Ich Furz, du Furz. Ich aus Pforzheim, du aus Pforzheim. Ein Furz, der will nach Hause. Wo ist mein Arsch? Und ein Furz hat Angst vor dem anderen Furz. Du bist ja ein Arsch. Das ist ja dann richtig ein Kompliment. Wenn ein Furz zu dir sagt, du bist ja ein Arsch. Ja. Wahrscheinlich sind Ärsche sind die Erwachten, die. Wir wissen, wo wir rausgekommen sind. Aber aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Doch, gibt's auch. Ja? Gibt's auch, klar. Gerade aus traurigen Ärschen entweichen die stinkendsten Fürze. Schönsten. Die nachhaltigsten. Zwei Traurige treffen sich, vermählen sich, weil sonst würde man sich nicht verheiraten. Und da kommt dann eben ein nachhaltiger Furz. Ach so. Nur damit es lustig bleibt. Nicht so. Taktische Maßnahmen. Taktische Maßnahmen. Das kannst du, wenn du das weiterführst, ein Furz möchte gesund stinken. Oder also einer, der dann sich in der Transparenz erfährt. Nein, das ist also dann so ein nicht stinkender Furz. Das sind die angenehmsten Furze, aber die angenehmen Furze sind Stillfurze. Scheiße, wieder nicht geschafft. Jetzt bin ich schon Deodorant myself. Nicht nur Doktorand, ich bin Deodorant. Ich halte den Rand, ich bin ein Deodorant. Ich bin total still. Keiner riecht mich mehr. Keiner kann gegen mich was sagen, weil ich gar nichts mehr sage. Jeder denkt, ich hab's. Ich weiß zwar nicht was, aber ich sag einfach nichts mehr. Und dann sitzen sie alle um den einen rum, der Furz, der nichts mehr sagte. Dann kniet ein Furz vom anderen Furz, weil der Furz sagt nichts mehr. Ich muss ja noch reden, aber der Furz muss ja noch nichts mehr denken. Ein Furz, der nicht mehr denkt. Ein furzloser Furz. Da ist ein ichloses Ich, ein furzloser Furz. Boah, wer hat den Arsch denn? Welcher Arsch hat den denn geschafft? Ich will es einfach nur mal so bildlich darstellen. Diesen ganzen esoterischen Scheiß, dem einen so in einem mitflutet, so, welche Bücher man da gelesen hat und welche Meister und welche Ideen von wie es zu sein hat, was zu sein hat und Gott, oh Gott, was alles so als Blödsinn in einem rumfurzt. Aus der linken Hälfte in die rechte Hälfte und man denkt schon, man hat alle Furze weggearbeitet, aber dann kommt aus der hintersten Schublade noch der große Stinker raus. Oh, dieser Leuchtungsstinkerfurz da hinten drin. Leuchtfurz, der Lichtfurz. Mal bei der Bundeswehr, wenn wir einen ärgern wollten, dann mit dem Feuer und dann. Das ist gefährlich, haben sie mir hinterher erzählt. Es könnte nach innen gehen. Wenn er noch nicht so richtig draußen ist. Ja. Oder wenn er noch mal zurückziehen möchte. Den Rückwärtsgang eingelegt. Oioioi. Also, ich habe mir immer gedacht, dass Jesus ist für mich gestorben, für uns gestorben. Also, und dann habe ich immer gedacht, ja, kann ich jede Scheiße machen, was ich will. Der ist wohl für uns gestorben. Ja, der hat alles auf sich genommen und tschüss. Ja, ist das. Und dann habe ich mir erinnert an die Worte, der hat am Kreuz gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Ach, ja. Das war gut. Das war das Beste. Vielleicht hat er ja auch gesagt, Gott sei Dank hat mich der Scheißvater auch noch verlassen jetzt. Kann ich auch gesagt haben. Vielleicht ist ihm der letzte Idee, dass es einen Vater gibt, weggefallen. Und hat sich dann als Freude, oh Gott sei Dank ist der Vater auch weg. Einer die Idee, nämlich, dass mir einer helfen kann, fällt weg. Vielleicht hat er als frohe Botschaft, oh Gott sei Dank ist der Scheißvater auch noch weg. Gott sei Dank. Jetzt habe ich den Arsch hinter mir. Hm? Kreuz hat eine Erleuchtung. Ja, aber möchtest du das? Nee, ich nicht. Ich meine, wir können das arrangieren. Wenn es sein muss, okay. Wenn es sein muss, okay. Ja? Ja, klar. Also, das glauben, das ich. Warum machst du das hier? Ja, das frage ich mich schon lange. Aber nur, weil ich nicht anders kann. Aber nicht, weil ich. Wer macht sowas schon freiwillig? Hör mal. Mit Veteranen von alten Meistern hier. Das ist doch die Hölle. Man redet nur mit Meistern hier. Das ist ja keiner persönlich da. Die bringen alle ihre ganzen Mannschaft mit. Ja, hat man das Geld ausgegeben, dafür gearbeitet, dann ist man sauer. Ja? Und dann muss man irgendwie den Meister noch da vorne bringen und dann sagen, ja. Jeder kommt mit einer Kompanie gegen einen. Ja. So ist eigentlich immer unfair hier. Ja. Ihr seid viele und ich bin das Ganze. Ich weiß, es ist unfair. Ich liebe es, Erwartungen zu enttäuschen. Es ist unfair für euch. Ja klar, das ist auch unfair, zum Beispiel bei Eckhart Tolle. Der hat ganz einfach eines Tages ist aufgewacht. Das war's. Der hat nicht Geld auf die Bank gelegt, sondern sich selber. Das ist ein Trick. Dann hat er die Zinsen gekriegt, weil er runtergefallen ist. Ja, kann man aber so betrachten. Ja, die Geschichte geht so. Osho war im Garten und die Vögel haben gesungen. Die sind alle im Garten gewesen. Osho, Tony Parson, die haben alle im Garten. Nur Baron Katie, die lag im Bett, weil sie nicht mehr laufen konnte. Dann kam die Cockroach. Nee, Tony Parson erzählt von einem Bekannten einer Geschichte. Der ist auch aufgewacht, das war's, ja. Und dann ist er zum Psychiater gegangen. Hat sich gedacht, dass da irgendwie eine. Das würde ich auch machen. Ja. Weil es ist ja eine Krankheit. Und der Psychiater meinte Buddhismus. Buddhismus? Guter Ratschlag. Das war die Diagnose. Neid ist ein Buddhismus. Aber beides ist der Fall. Wenn du an der Buddhismuskrankheit leidest, dann solltest du auch zum Buddhisten gehen. Ich habe immer meine Aufpasser hier. Ich weiß. Muss man vorsichtig sein. Ja, stell dir mal vor, ich wäre vorsichtig hier. Ich habe ja die dafür, die passen dafür auf, ob ich. Ich muss ja nicht mal aufpassen, ich habe so viele Aufpasser. Wie Passana. Überall. Die lassen nichts durchgehen hier. In Spanien sagte man no pasaran, ja? No pasaran? Die kommen nicht durch. Pasadena. Ruforchester. Das ruft und ruft und ruft. Na gut. Dann sollten wir uns doch vielleicht Schrebergärten zulegen. Nah am Park wohnen. Ist billiger. Gut. Noch was aus der rechten Ecke. Muss ich erst wieder Osho hören, damit mir wieder das Neues einfällt. Das hört sich traurig an, ne? Das ist so wie ein Alkoholiker, ich muss erstmal in die Kneipe. Sonst kriege ich nichts raus. Ich bin so gehemmt. ohne mein Osho. Na, nicht gehemmt, nur neue Konzepte, ne? Ja, da hat er genug von. Ja eben, deshalb. Aber jetzt gerade ist kein schneller. Ist nicht so übrig geblieben. Muss es auffrischen, ne? Genau, das meine ich. Gehen wir einfach zum Veteranenclub irgendwann die. Deshalb bin ich ja nach Berlin gekommen. Nach Berlin gezogen, damit du dem Veteranenclub näher bist. Die übrigens, die werden da drüben sein, hier schräg drüber im Fenster. Da ist, wird auch Osho Center aufgemacht. Ach, wirklich? Ja, die sind umgezogen von Frau Linke hierher. Die haben mich, die verfolgen mich. Mal eine Methode geben, wie es los wird. Ich habe keine Angst vor Nähe. Okay. Sonst hätte ich dich ja schon rausgeworfen. Ich auch nicht. Das ist schon ein Blümchen. Gut. Wen können wir noch kaputt machen? Sind so wie Hologramme, da kannst du reinschlagen, kaputt machen und denkst, dass sie weg und auf einmal ist es vollkommen wieder da. Keine Chance. Vielleicht irgendwann mal wird dies kaputt. Nee, geht nicht. Die waren ja nie da. Wie kannst du was kaputt kriegen, was nie da war? Wie kannst du einen Osho kaputt machen, den es nie gegeben hat? Hör mal. Wie geht das? Verschwindet. Der verschwindet nicht, der war nie da. Wenn er verschwinden könnte, gäbe es ihn ja. Ist ja das Bescheuerte. Dich hat es nicht gegeben, weder dich noch Osho. Darum können beide nicht verschwinden, weil es euch nie gegeben hat. Ja. Was? Ich sag, das ist jetzt der fortgeschrittene Kurs. Sie will auch immer wieder verschwinden, geht aus dem Körper raus, wieder rein. Hologramm raus, ein Gramm raus, ein Gramm rein. Das ist ein ganzes Gramm heißt das, ein Hologramm. Vollkommene Grammatik. Ja, aber das ist das wesentliche Problem, weil es da nichts, nie etwas anderes gab als Leben, was nie gekommen ist und nie gehen kann, wird auch nie etwas verschwinden, weil es nie etwas gab, was verschwinden hätte können. Beim Kommen ist nie was gekommen und beim Gehen wird nie etwas gehen. Wo verschwindet denn da was? Ich kann nur schon schwindlig werden, aber verschwindend. Ihr seid nicht nur verschwindend gering, ihr wart nie da. Ja. Warum soll man sich da noch drum kümmern dann? Ja. Herrchen und Dämchen. Christa sitzt heute wieder. Ja, Christa macht sich mal besonders schick, wenn sie kommt. Nur für dich. Wenn ich sag lieber nichts. Ja. Hast du zugelernt? Darum heißt es Schickse. Schönes Wort, ne? Schickse. Sie ist eine Schickse. Christa, die Schickse. Jüdin bin ich jedenfalls. Die was? Jüdin bin ich nicht. Was hat das damit zu tun? Ja, weil für die Juden sind die Nicht-Juden die Schicksen. Ja, die sind schick. Perücke habe ich auch nicht. Wo nicht? Christa ist immer so süß. Mit süßen Senf. Gut. Klar, dann heute noch eine Frage. Prinzessin auf der Erbsenfrage. Ist der Prinz auf der Erbse? Ist er eigentlich wie so eine Erbse, ne? Oder hilft. Erbse. Ja, noch was da hinten. Es wurde alles gesagt. Der was? Es wurde alles schon gesagt. Das noch nicht. Das hatten wir jetzt noch nicht gehört. Kannst du mal über die Nebeneffekte sprechen, die ich in manchen Talks sprichst du von Nebeneffekten? Ja. Meinst du dann die, von ich bin das und dann geht Nebeneffekte? Nein, die Verwirklichung ist das Nebeneffekt. Von dem, weil du bist, verwirklichst du dich und das ist der absolute Nebeneffekt deiner absoluten Natur. Jede Erfahrung ist ein Nebeneffekt von dem, das du bist. Das sind alles die Reaktionen auf das, was die Aktion ist. Du bist das, was Energie ist und alles, was du erfährst, sind die Nebeneffekte, die Reaktionen dessen, was du bist. Aber du wirst dich in den Reaktionen nie finden können. Also alles ein Nebeneffekt. Ich dachte, du meinst Nebeneffekte in diesen Stufen. Ja, das nimmst du jetzt schon wieder persönlich. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Darum habe ich dir das ja gerade weggenommen. Und sitzen da wieder, weil ich bin und schon auf dem richtigen Weg bin und die Kundalini mir schon im linken Kreuz und Schulterblatt juckt, habe ich einen Nebeneffekt jetzt. Jetzt wollen wir mal drüber reden, schöne Nebeneffekte. Ist das nicht eine schöne Krankheit? Ich bin schon auf dem richtigen Weg, meine Energie im Arsch juckt schon. Fortsetzung kommt. Ich habe jetzt so lange meinen Samaguss zurückgehalten, der ist jetzt schon durch das ganze Knochenmark den Rücken hochgeschossen. Und jetzt kommt er mir aus den Ohren raus. Er sollte zwar nicht aus den Ohren, der sollte woanders, aber ich muss die Ohren auch noch zukriegen. Ich muss alles jetzt zumachen, damit er aus dem richtigen Pimpanelle dann. Nee, das wäre für dich schon schön, wenn du deine Nebeneffekte mit uns teilst und ich. Meine Nebeneffekte! Aber ist das nicht gut, immer wirklich wie ein Komödienstadel? Es ist wirklich eine Komödie an sich. Das ganze, die ganzen Nebeneffekte ist it's a divine comedy. Du erlebst dich ständig in dieser Komödie deiner selbst. Und manchmal ist es keine Komödie, sondern eine Komöde. Dann kommst du öde. Oder blöde. Oder blöde, ja. Oder Ödipus dann. Oder eine öde Pussy oder so. Das nennt man Ödipussy. Ödipussy wieder. Alles Nebeneffekte. Kollateralschäden am laufenden Band. Ja. Ja, man müsste eigentlich ständig lachen, wenn es nicht zum Heulen wäre. Ne? Ich habe schon Schmerzen hier, echt. Ja? Dann gar nicht mehr zuhören. Nee, vom Lachen. Du musst, die Übung vorher ist immer eine Woche vorher anfangen, Kaugummi kauen. Ja. Nächstes Mal mache ich das. Oder den Mundwinkel vom Spiegel ziehen. Nein, Kaugummi kauen hilft. Das trainiert diese Muskeln zum Lachen. Dann hast du hinterher keinen Muskelkater. Das sind so praktische Hinweise. Ja. Es gibt Lach-Yoga, Hasya-Yoga. Ja, das gibt schon lange. Das hilft aber auch Gott sei Dank nicht. Aber so als Vorbereitung. Ja. Aber du machst sehr gute Shows. Also. Super. Also. Ja, das ist noch besser, wenn Weinende da sind. Also die, das ist die Transformation von Osho. Einst da war Osho, jetzt ist nur noch Show. Reduktion aufs Wesentliche. Oder ich, manchmal sage ich auch, aus Osho wurde Edusho. Die gute Bohne. Früher hörte ich Osho, jetzt trinke ich Edusho. Hilft beides nichts. Gott sei Dank. Ja, noch Nebeneffekte. Jede Frage ist ein Nebeneffekt. Jede Antwort. Jeder Moment des Atmens. Darum heißt es auch Atma da hinten. Atma atmet. Ganz natürlich. Aus und ein. Oder ein und aus. Was macht er zuerst? Das ist die Frage. Gibt es ein Big Bang als Ausatmen und dann ein Zurückziehen des Einatmens? Oder gibt es erst ein Einatmen, dann ein Ausatmen? Kann man überhaupt Luft rauslassen, wenn man vorher nicht eingeatmet hat? Konnte der Atma, bevor er überhaupt sich realisiert hat, musste er sich nicht da einrehlen oder so? Das sind Fragen. Was? Ja, das sind die Fragen. Verrückt, ne? Wie kann etwas sich realisieren, wenn es vorher sich nicht etwas reingezogen hat, was es dann wieder rausbringt? Wenn es so etwas wie Zeit geben könnte, wo es wirklich dann einen Anfang gibt, wo Gott sich anfängt zu realisieren, wo dann Buddha sagt, der göttliche Unfall findet statt und dann wird er wach und realisiert sich. Kann das sein, dass es da einen Anfang gibt? Ein Wachwerden Gottes? Kann es einen Gott mit Stuhlgang geben? Muss er nicht vorher was gegessen haben? Fragen über Fragen. Sobald man sich darüber Gedanken macht, hört es nie auf. Was ist die... Möglicherweise, wenn du mich fragst, ist alles das passiert nicht. Es ist immer ein Block von Sein. Wirklichkeit und Verwirklichung sind wesensgleich. Wesenseins. Da gibt es kein Kommen und Gehen und kein Aus- und kein Einatmen. Weder das eine noch das andere. Es gibt nur das. Fertig. Und das ist, was du bist. Kann ich mein Bewusstsein irgendwo fokussieren in diesem umfassenden Block? Du kannst nicht, aber es ist im Traum passiert. Der Traum dieses Blockes, des, was auch immer, der Verwirklichung, da gibt es unendliche Perspektiven und Wechsel der Perspektiven. Und unendliche Möglichkeiten auf... Umfassend geht gar nicht. Weil im Umfassen, wenn du das Puzzle bist, kennst du das Puzzle nicht mehr. Wenn du der Block bist, kennst du keinen Block. Nur wenn du im Block bist, bist du blockiert. Das ist das, wenn überhaupt. Ja, im Moment bist du blockiert, das höre ich. Ich höre ja den Block raus. Da ist ein Blockierter, der über den Block sich unterhalten will. Also der Block möchte den Block kennen, dann wird er blockiert. Da ist das, was du bist, dass der Block ist, möchte jetzt den Block kennen, damit wird er Teil des Blocks und stellt sich den Block vor. Und den Block, den er sich vorstellt, ist nicht das, was der Block ist. Und da gibt es kein Entkommen. So grob, ja. So grob, ja. Und dann die eine Vorstellung jagt die andere. Das wird, für die Vorstellung hört das nie auf. Das ist die Reaktion des Blockes, die Vorstellung vom Block. Also das, was ist, stellt sich selbst vor. Das ist die Vorstellung vom Block, die Vorstellung von Gott oder irgendetwas. Und dann die Vorstellung jagen die Vorstellung. Die Nebeneffekte erzeugen Nebeneffekte. Die Reaktion von Energie erzeugt Reaktionen und Reaktionen und Reaktionen und Reaktionen. Da ist nichts. Die hört nie auf zu reagieren. Das ist eine absolute Aktion. Das, was absolut ist, die Aktion und die Reaktion sind genauso absolut wie die Aktion. dieser Moment als Reaktion dessen, was ist, ist genauso absolut wie das, wo es herkommt oder was es erzeugt. Also die Vorstellungen sind in ihrer Kraft und in ihrem Wesen genauso absolut wie das, was es sich vorstellt. Es gibt nur Absolutheit. Es gibt nicht weniger und mehr da drin. Dieser Moment ist genauso absolut wie das, aus dem er gemacht ist. Oder das sich das vorstellt. Also der Parabrahman, der absolute Träumer, in seiner Absolutheit träumt einen absoluten Traum. Und jeder Moment in diesem Traum ist ein absoluter Moment des Traumes. Nicht mehr und nicht weniger. Also jeder Nebeneffekt ist ein absoluter Nebeneffekt von dem, was du bist. Und der nächste Schluck Kaffee ist genauso absolut und die gleiche Qualität wie das nächste, was immer göttliche Inkarnieren in irgendeinen erleuchteten Untertassenzustand. Darum ist es für mich immer so belustigend, wenn ich diese Erleuchtungserlebnisse lese, wo das dann stattfindet, wo dann wirklich dann gedacht wird, jetzt diese Gottvereinigung oder irgendwas stattgefunden hat. Dann ist es schon ein ziemlich grober Witz. Was? Nix? Weil das kann nur im Traum passieren, das kann nur in Vorstellungen passieren. Und wo eine Vorstellung sich mit einer anderen Vorstellung vereint und dann aufgeht, ist auch eine Vorstellung. Und das ist aber das Schöne, dass nichts passiert. Das ist das Wunderbare daran. Dass bei keinem Darwisch, der sich dreht und mit Gott vereint in seiner Abwesenheit, irgendetwas passiert, weil es ein Linksgedrehter wird wieder zum Rechtsgedrehten. Yoga-Gurt nenne ich das immer. Der Yoga-Gurt. Joghurt. Ja, aber es schmeckt immer scheiße. Weil alles, was man schmecken kann, speziell der Schmecker, den man schmecken kann, schmeckt scheiße. Kommt in Bezug auf das, was die Geschmacklosigkeit ist. Da, wo weder Schmecker noch Geschmecktes ist, das ist der Wahre. Das ist, was Geschmack ist. Da gibt es auch keinen Vergleich von, das ist so oder so, schmeckt so oder so. Und da, wo man Geschmack vergleichen kann, ist Hölle. Also ein guter Geschmack ist genauso scheiße wie ein schlechter Geschmack. Das finde ich gut. Beides ist Scheißgeschmack, weil da ein Schmecker ist. Was immer der Schmecker schmeckt, ist Scheiße. Relativer Schmecker schmeckt relative Scheiße. Ob er jetzt zu lecker geht oder nicht, weil, wisst ihr, darum ist lecker auch pleite gegangen. Weil es war nicht lecker. Schlecker. Wo ein Schlecker ist, ist jedes Schlecken, schleckt er. Ich will nur darauf hinweisen, das Einzige, was es wert ist zu sein, ist eben das zu sein, was weder Schmecker noch Geschmack oder Geschmecktes kennt. Sobald du dich kennst, kennst du nur Scheiße. Ich meine es. Halleluja. Egal wie schön es ist, egal wie was immer es Süßes schmeckt, es ist bitter in Bezug, also im Verhältnis zu dem, was du bist. Die Süße deiner Natur, die sich nie schmecken muss, um zu sein, das ist die Süße. Die Freude, die nie Freude braucht. Der Frieden, der nie Frieden braucht. Allein das ist der Wert deiner Natur. Aber den Frieden, den du erfahren kannst, die Freude, das Süße, ist alles ein Schmarrn. Bah. Womit habe ich das verdient? Und dann die ganzen Energieaustausch und gute und schlechte Energie, diese ganzen Konzepte. Das sind alles Konzepte von überflüssigen Nebeneffekten. Aber was sollst du machen? Du kriegst es nicht weg. Also sei, was du bist, trotz der Anwesenheit dieses, was immer es ist. Aber nicht wegen, dass da irgendeiner was erfahren, erleuchtet oder irgendein Scheiß da. Auch die Erleuchtung ist ein Scheiß in der Hinsicht. Überhaupt, wenn es einen Erleuchteten erzeugt. Also die Realisation, die hinter einem Realisierten, wo einer da steht und sagt, ich kenne meine wahre Natur, den kannst du wahrhaft in die Tonne treten. Wahrhaft. Man sollte die Realisierten alle rasieren erstmal. Ich würde das übernehmen. Ich finde auch, das ist wirklich, ist es so, ich würde das übernehmen. Ja, also es tut so gut, alles in die Tonne zu treten. Aber man darf den, der tritt, nicht vergessen. Der Treter ist das Wichtigste, den man als Anfang gleich in die Tonne tritt, dann ist man, hat man seine Ruhe. Aber seine Ruhe ist auch schon wieder zu viel, ne? Es bringt also nichts. Es macht einfach Spaß zu treten. Auch den Treter treten. Man ist eh ein Abtreter des Seins, sobald man geboren ist. Das ganze Sein tritt ständig sich auf sich ab. Ich fühle mich gut als Abtreter. Fühlst du dich gut als Abtreter heute? Manchmal ist das Sein halt dreckig, ne? Und manchmal ist es einfach rein. Wenn das Sein rein ist, hat es nicht viel abzutreten. Aber wenn das Sein dreckig ist, dann ist man als Abtreter ganz schön dreckig dran. Hm? Haben wir einen ganzen Dreck des Seins wieder in sich drin. Ratzinger. Ratzinger, der Papst, Abtreter. Er ist der wahre Deutsche. Die treten alle ab. Alles Abtreter. Ich bin stolz, Pole zu sein. Du bist polisch, ich weiß. Ich brauche mal nicht mehr abtreten. Politur. Dankeschön. Das sind Rustikalen und die Polituren. Ja, Schwitzieland. Schwitzt schon wieder. Nein, ich wollte was anderes ab. Es macht dir auch Spaß zu schauen, was es alles so gibt. Nein. Jetzt will sie ihren Spaß sich nicht verderben lassen am Schauen. Aber manchmal macht es doch Spaß, wenn ich durch die Schweiz laufe. Und die ganze Schweizer See. Über alle Mädchen. Warum komme ich nicht in die Schweiz? Weil da könnte ich ja Schweizerisch lernen. Wir hatten Schweizer immer im Kuhstall, die mussten die Kühe melken, das hat mir gereicht. Die hießen Schweizer. Ja. Das fand ich gut, da musste ich nicht machen. Das waren die Gastarbeiter in Deutschland. Das waren die Schweizer. Und jetzt gehen wir rüber und bringen ihnen das Geld dahin. Nein, ihr holt es bei uns. In was? Ihr holt es bei uns. Was ist da? Ihr holt es. Erstmal bringen wir es hin. Die anderen. Ihr habt das ganze Gold von den... Komm. Ihr seid die schlimmste Bande überhaupt. Ihr dürft gar keine Klappe aufmachen. Sobald ihr eine Klappe aufmacht, schmeißt doch einer Gold rein, ne? Schweizer, oh! Na, pass auf, ihn setzt ins Barren, die könnten dich erschlagen. Wir haben auch nicht mehr so viel. Vorher wurde man gesteinigt, jetzt wurde man vergoldet. Ja? Wie bei Goldfinger, kennst du das noch? Die Frau, die als erstickt im Golde, das ist die Schweiz im Moment. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Jetzt ist sie richtig goldig, ja? Wir haben nicht mehr so viel Gold. Wir hatten schon mal viel mehr. Nein, ich wollte was ganz anderes. Aber es ist immer herrlich, so, wenn man so eine Nationalität in sich trägt, wie man so eine Forts- und Verteidigungsfunktion in sich reagiert, ne? So ein Nebeneffekt. Schweizer, wo haben wir denn immer so viel? Ach, du bist die ganze Schweiz? Nein. Ich komme auch von da. Wie, du kommst von da oder du kommst da? Ich komme von hier. ohne da. Und kommst auch da. Ich komme auch da. Da, wo man kommt, ist man. Also. Und das macht ein goldig. Ich wollte was ganz anderes sagen. Es spricht doch nichts dagegen, wenn man doch alles schaut. Alles. Im Spaß, was ist alles? Wenn, sobald es einen gibt, der schaut, ist ein Schauer zu viel. Das gibt mir schon Schauer. Wenn da so ein Schauer ist. Das ist das Grauen des Schauers. Man sollte öfter mal duschen, aber auch kein Schauer sein. Ist denn Experimentieren so schlecht? Furchtbar. Guck, was bei den Scheiß rauskommt. Gott experimentiert. Gott lässt einen fahren und er kommt nicht wieder. Ja, guckst den an, den Scheiß, die ganze Welt. Guck, hier alles Experimentierbaukasten, Gott ist hier. Chemielabor, Gott ist hier. Guckst dir an, den Scheiß. Schweizer. Ja, es ist ein Experiment. Vom Kühlmelken zum Deutschmelken. Ich meine, Zusammenhänge auszudrücken. Ja, Zusammenhänge ist doch schon furchtbar, da gibt es zwei, irgendwas, was zusammenhängt. Ist vielleicht so ein Hänger, du. Was hast du denn für einen Haken? Hm? Welchen Haken hast du gerade an? Dr. Hook and Dr. Hook. Dr. Hook. Ja, der ist nett. Ja, aber aus Dr. Hook wird meistens ein Hooker. Du weißt, was ein Hooker ist? Nein. Prostituierte. Erst wirst du Zusammenhänge finden und dann bist du da, hängst dich dran auf und wirst du verkaufen. Nein, ich meine, um zu wissen, wie das alles funktioniert. Ja, wer braucht den Scheiß? Da will eine kleine Schraube mal wieder die ganze Maschine kontrollieren hier. Nein, klar. Nichts, damit klar, du mach nicht die Unschuld vom Lande hier. Schweizer können nie unschuldig sein. Die Schweizer, wie viel Jona, wie ist denn das da? Ich will ja nur, wo es das Loch ist im Case. Die verarschen nicht nur sich, auch uns. Die verkaufen uns immer die Löcher. Die stinken ja meistens, weil der Käse stinkt ja sonst nicht. Die machen ihre kleinen Furze da rein. Furz mit Käse drum. Die stinkt wirklich manchmal wie ein Furz, das Zeug. Ja, ja. Ja. Vor allem der Affenzelle. Ja, da. Das ist immer der Affenzeller. Ja. Da kommen wir uns doch näher jetzt. Man sollte sich wirklich über die Nationalität, die man denkt zu haben, wirklich nur noch lustig machen. Das stimmt, ja. Wenn, also wer anfängt, das zu verteidigen oder seinen Meister zu verteidigen? Ja, jetzt habe ich nur die Wahrheit gesagt. Wo? Wo? Mit dem Symbol? Mit dem Symbol? Das war jetzt wirklich fernsehreif. Das war Wilhelm Television jetzt. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Und nichts als die Wahrheit. Ja. Soweit ich das weiß, ein bisschen rumschauen. Ich brauche noch ein paar Customer. Im Moment schaut die Schweiz rum und macht überall Werbung in einer Zeitung. 7% Tagesgeld. Da merkt man schon, das Gold wird weniger. Das ist ein Trick im Moment, da machen sie 7% Tagesgeld, weil der Schweizer Franken so hoch, dann gehst du in den Schweizer Franken ein und nächstes Jahr ist der Franken wieder 30% weniger wert und dann bist du wieder im Arsch. Ja. So funktioniert das. Ich warne euch alle, das ist, war was Produktives, was ich gerade sage. In der Börse, mitnehmen, hier im Portemonnaie. Weil das ist das Einzige, was wirklich zählt für euch, das wisst ihr. Ja. Weil das kann man zählen. Nicht die Lacher hier, die sind gleich wieder weg, aber das, was man hat, hat man. Das hat genauso Druck denken. Was? Das hat genauso Druck denken, wie ihr uns vorhebt. Wie nein. Uns? Bist du schon wieder in der Schweiz gerade? Es hört nicht auf, was ihr uns vorwirft. Und natürlich sie sofort wieder ins Boot mitnimmt. Weil alleine ist sie dann doch nicht mutig genug. Steigst du in ihr Boot? Ja, ja, die will gar nicht bei dir rein. Du nimmst sie trotzdem mit. Mitgegangen, mitgehangen. Immer auf die Beine. Immer. Genau. Na gut. Genau. Jetzt erstmal einen Kaffee drauf trinken. Ne? Bis gleich.